Sally. Hier habt ihr also gewohnt? Ja, hier haben wir gewohnt. In dem Zimmer da drüben. Weiße Hände. Krallen sich in schwarze Haare. Am Anfang hat er dafür gezahlt. Komm, bleib bei mir. Für mich ist es nicht... Für mich ist das nicht schwierig, mit einem Weißen zusammen zu sein. Ich kann mich gut anpassen, egal woran. An die großen Zimmer, die Dusche mit warmem Wasser, an Strom, an den Fernseher, den Gasherd, an Komfort, an die Aussicht auf ein besseres Leben, an ein Haus, wie es früher die Kolonialherren bewohnten und heute ihre Kindeskinder, die als Helfer gekommen sind. Ich habe gemerkt, dass ihre Art zu leben und meine nicht dieselbe ist. Das Essen. Aber ich mag es trotzdem. Das Haus hat einen Hof. In der Mitte steht die einsame Skulptur eines unbekannten Haitianers und bleicht in der Sonne. Ein schweres Rolltor schirmt den Einsamen von der Straße und einem Zeltlager ab, in dem vom Erdbeben Traumatisierte unter Plastikplanen schlafen. Haiti Chérie. Das Geschäft mit der Hilfe. Feature von Jenny Marrenbach. Ein Auto rumpelt über die löchrige Schotterstraße. Mitten in der Hauptstadt, die das leergeräumte Haus von dem überfüllten Camp trennt. Dans d'autres pays, ces gens des ONG, ils auraient pris plein de baffes pour nous dire que ça. Il n'y a même pas de terrorisme dans ce pays. In jedem anderen Land hätten die Hilfsorganisationen längst eins in die Fresse bekommen. Moi, je dis que les Haïtiens, si on veut chercher la civilisation, faut venir la chercher ici. Wenn du auf der Suche nach echter Zivilisiertheit bist, dann musst du sie hier suchen. Vous voyez la pauvreté. Et de l'autre côté de la rue, vous voyez la richesse absolue. Du kannst hier auf der einen Seite der Straße die absolute Armut und auf der anderen die Welt der Reiche sehen. Und trotzdem gibt es keinen Terrorismus in unserem Land. Les pauvres n'agressent pas les riches. Der Mann in dem Auto heißt Lionel Trujot. Er ist unterwegs zu einer Schule, um über Literatur zu sprechen. Zwei, drei Kilometer im Auto können Stunden kosten. Keiner hält sich hier an Regeln. Trujot bleibt gelassen. Ein Tap-Tap-Fahrer mit einer Ladefläche voll schwitzender Haitianer drängelt sich zwischen weiße Jeeps, den Autos der Hilfsorganisation. Hunderte weiße Jeeps. Alle sehen gleich aus. Die Nachrichten. Auch drei Jahre nach dem Erdbeben in Haiti geht der Wiederaufbau nur langsam voran. Wie die New York Times berichtet, wurden in dem Karibikstaat bislang über 7,5 Milliarden Dollar an Spendengeldern umgesetzt. Noch immer leben rund 350.000 Menschen in Notunterkünften. Das Blatt macht dafür gravierende Probleme bei der Koordination von Hilfeleistungen verantwortlich. In Haiti sind rund 400 Hilfsorganisationen angemeldet. Mehrere tausend betätigen sich inoffiziell. Was haben die Hilfsorganisationen eigentlich für eine Vision von Haiti? Aber das ist es ja. Es gibt keine Vision. Sie brauchen die Armen, um sich selber besser zu fühlen und um ihr Geld zu verdienen. Das hier sind Ferien. Gut bezahlte humanitäre Ferien. Und Sie sind die Touristen. Es ist ein Geschäft. Langsam rollt das Auto am Ortsschild von Pétionville vorbei. In diesem Teil der Hauptstadt haben die Touristen, wie Trouillot sie nennt, ihre Wohnungen und Büros. Es gibt Hotels, Restaurants, Galerien und dort oben auf dem Dach mit Blick über ganz Port-au-Prince eine Bar. Die Baracke. Die Türsteher am Eingang stützen sich lässig auf ihre Sturmgewehre. An den Wänden flimmert ein Tennisturnier über die Bildschirme. Ein Bier für $3. Dafür arbeitet ein Haitianer einen Tag. Ich war mit meinen Freundinnen da und er mit seinen Freunden. Ich habe getanzt und mich dann zum Ausruhen hingesetzt. Die Kunstlederstühle sind weiß, genau wie die engen T-Shirts der Kellnerinnen. Da ist er zu mir gekommen. Du siehst sehr hübsch aus. Ihre Haut ist ebenholzfarben und glatt. Sie hat ein schönes Lächeln, Cassandra. 28 ist sie, die Männer einwickelt. Hat gefragt, ob ich ein Bier mit ihm trinken möchte. Am Nebentisch sitzt einer von den UN-Friedenssoldaten. Er bestellt noch ein Bier und starrt in sein Glas und ab und zu auf Cassandras Hintern. Ob er reden will? Einfach mal über alles reden. Aber ein Mann von der MINUSTA darf nicht einfach mit einer Journalistin reden. Der UN-Sicherheitsrat hat das Mandat der internationalen Stabilisierungsmission MINUSTA in Haiti verlängert. Derzeit sind rund 9000 Blauhelmsoldaten und haitianische Zivilpolizisten im Einsatz. Die Entscheidung wurde von Protesten aus der Bevölkerung begleitet. Alle diese Häuser hier sind von den Waffen der Minister zerstört worden. Thomas! Die Stadt der Sonne. Thomas! Der gefährlichste Ort der Welt. Louis Villeneuve ist hier aufgewachsen und hat für die Stadt der Sonne eine eigene Hilfsorganisation gegründet, weil sich das sonst hier keiner traut. Wie du siehst, ist dieses Haus völlig durchlöchert. Manche Löcher sind so groß, dass man seinen Arm durchstecken könnte. Denn die Minister haben nicht nur geschossen, die hatten auch Granaten. Die Blauhelme. Cité Soleil ist die dichtest besiedelte Gegend Haitis. Hier leben an die 350.000 Menschen. Einer der größten Slums der westlichen Hemisphäre. Es ist gefährlich hier. Denn alle Machthaber, Diktator Duvalier, Präsident Aristide, die Amerikaner, haben alle Waffen, alle? An die Armen verteilt, um damit ihre Macht zu sichern. Alle. Villeneuve erzählt, dass irgendwann mehr Waffen als Einwohner in der Stadt der Sonne waren. Und wie das war 2004, als die Menschen aufgehört haben, die Machthaber zu verteidigen und sich ihre eigenen Gesetze machten. Dann kam die Minister. Seitdem ist es ruhiger in Cité Soleil. Und die Häuser haben Löcher und die Straßen seltsame Namen. Diese Kreuzung ist nach dem grausamen Villemer benannt. Er war der Bandenchef hier in der Gegend. Ein großer Spieler. Man erzählt sich, dass er unverwundbar war, weil die Kugeln einfach an ihm abgeprallt sind. Vor einem der Häuser lehnt eine junge Frau ihren Kopf an das Treppengeländer. Sie hat sich den Pony zu einem Zopf gedreht und zwischen ihre Augen gelegt, wie ein Einhorn, das seine Kraft verloren hat. Am Anfang hatte ich Durchfall und Erbrechen. Als es irgendwann unerträglich wurde, bin ich zum Arzt gegangen. Aber die Cholera ist wiedergekommen. Ich war damals hochschwanger. Ich bin dann in ein privates Krankenhaus gegangen, wo die Behandlung sehr viel Geld gekostet hat. Heute habe ich nicht mehr dieselbe Energie, die ich vor der Krankheit hatte. Die Cholera-Epidemie in Haiti breitet sich weiter aus. Die Zahl der Toten ist auf 7.000 gestiegen. Über 500.000 Menschen sind infiziert. Die Europäische Union stockt ihre Soforthilfe auf 22 Millionen Euro auf. Eine Untersuchungskommission der UN hat als Ursache unzureichend entsorgte Fäkalien im Camp der nepalesischen MINUSTAH-Einheit ausgemacht. Die UN weisen jegliche Schadenersatzforderungen von Cholera-Opfern zurück. Ce personnage qui est le président de la République a dit récemment, il ne veut pas que la MINUSTAH s'en aille, parce que si la MINUSTAH est là, il sait qu'il ne sera pas sanctionné par un coup d'État. Dieser Typ, der sich jetzt unser Präsident nennt. Michel Martelly. Vor seiner Wahl Sweet Mickey, Popstar. Dieser Typ hat neulich gesagt, dass er auf keinen Fall den Abzug der MINUSTAH will. So kann er sich nämlich sicher sein, nicht aus dem Amt geputscht zu werden. Le ministre des Affaires étrangères vient de faire une déclaration. Und dazu hat sein Außenministerium gerade verlauten lassen, contraire d'ailleurs à ce que disent les scientifiques eux-mêmes, dass die MINUSTAH völlig unschuldig ist am Ausbruch der Cholera in Haiti. Sur l'arrivée du choléra en Haïti. Lionel Trouillot gehört zu den bekanntesten Kämpfern gegen die Ungerechtigkeiten in Haiti. Hey, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis un citoyen haïtien qui écrit. Was soll ich sagen? Ich bin ein Haitianer, der schreibt. Sein Name ist in den Buchhandlungen Frankreichs bekannt. Seine Texte sind unbequem. Er hat Preise dafür gewonnen. Et puis j'essaie de faire un peu d'activisme culturel. Avec des amis, on a créé ich bin ein Kulturaktivist. Une fondation, une maison d'édition. Ich habe mit ein paar Freunden eine Stiftung und einen Verlag gegründet. C'est le problème de la transmission. Denn eines der größten Probleme in Haiti ist mangelnde Bildung. Par un petit groupe. Des richesses du pays, y compris les richesses culturelles. Nur eine kleine Gruppe Reicher hat Zugang zu unseren kulturellen Gütern. Wir versuchen ein wenig gegen diese Ungleichheit anzukämpfen. Trop grande inégalité qu'il y a dans tous les domaines dans ce pays. Und deshalb steht Lionel Trouillot jetzt auch schon seit einer Stunde im Stau. Es ist so heiß, um zu dieser Schule zu kommen und etwas über Literatur zu erzählen. Und die Klimaanlage ist kaputt, natürlich. Am Straßenrand stehen zwei Männer neben einem Haufen Säcke. Zwiebeln. Der eine beugt die Knie, legt sein Kinn auf die schwarz glänzende Brust und stemmt sich einen Sack auf die Schulter. 30 Kilo. Oder mehr? Der andere bückt sich und lädt ihm einen zweiten Sack auf. Und einen dritten. Und wie weit kann ein Mensch so viele Säcke tragen? ...250 Kilometer sind es von hier zu den Zwiebelfeldern in Jean Rabel. Là qui a tombé de l'eau à couille descend dans la mer et puis terre même rester avant deux jours soleil toute bagaille séché. Wir haben schon früher Zwiebeln gepflanzt, aber bei dem Zustand der Erde hatten wir keine guten Ernten. Eine Gruppe Frauen mit bunten Kopftüchern befestigt mit Steinen einen kargen Hang für den Zwiebelanbau. Von hier kann man kilometerweit über blaues Meer blicken. Aber die Erde unter den Händen der Frauen ist trocken und hart, wie ein altes Stück Brot. Wegen der Erosion wird die fruchtbare Erde hier sofort weggespült. Mit den Trockenmauern können wir das verhindern. Die Idee mit den Trockenmauern und den Zwiebeln in Jean Rabel stammt von Rainer Schmid. Er ist mächtig stolz darauf. Ich bin jetzt seit 12 Jahren in Haiti und nur in Jean Rabel und nirgendwo anders. Es sind natürlich auch Jahre der Einsamkeit. Als Rainer Schmid in Jean Rabel ankam, wohnten hier 5.000 Menschen. Heute sind es doppelt so viele. Und das hängt vor allem mit den Trockenmauern und den Zwiebeln zusammen. Weil der Staat nur bis kurz über die Grenzen von Port-au-Prince hinausreicht und Jean Rabel im Norden liegt, hat Rainer Schmid hier die Dinge in die Hand genommen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin doch der einzige Europäer in einer Gruppe von 60 Mitarbeitern, die alles Haitianer sind. In den letzten Jahren konnten immer mehr Kinder zur Schule gehen. Ein offenes Kanalsystem ist entstanden. Und abends leuchten vereinzelt solarbetriebene Laternen. Für Jean Rabel ist Rainer Schmid so etwas wie ein kleiner weißer Präsident. Aber das sagt er nicht. Das sagt sein Pfarrer Franz. In Jean Rabel ist Monsieur Schmid der Beste. Aber leider ist Monsieur Schmid nicht der Präsident von Haiti. Monsieur Schmid kommt aus Schwaben. Also dann sind die Hilfsorganisationen sowas wie der Staat hier? Ja, die Hilfsorganisationen sind der Staat in Haiti. Wer soll es auch sonst sein? Die Regierung? Die Minister? Einmal im Monat fahren Rainer und Franz nach Port-au-Prince. Franz geht dann nach Hause. Seine Frau mit dem kranken Bein und die Kinder besuchen. Rainer geht in das beste Hotel der Stadt. Die Villa Creole ist das einzige Hotel in ganz Haiti, wo ich kenne, wo es Badewannen gibt. Nach einem ausgiebigen Bad kommt der Hunger. Im Restaurant Brasileiro gibt es Froschschenkel. Koloniales Sonderangebot. Dazu spielt eine Band in weißen Hemden. An der Bar sitzt ein junger Mann. Auf den Rum- und Whiskyflaschen hinter dem Tresen kleben kleine Zettel mit Vornamen und den dazugehörigen Hilfsorganisationen. Der junge Mann, alle hier können seinen Namen lesen, aber im Radio will er nicht genannt werden, ruft dem Barkeeper seine NGO zu, kriegt seine Flasche und schenkt sich ein. Er ist jetzt seit anderthalb Jahren hier, kontrolliert die Finanzen seiner Organisation und ein paar einheimische Mitarbeiter. Also ich glaube, bei den Haitianern muss man ein bisschen zeigen, dass man lange hier bleibt. Und ich glaube, bei mir ist so, ich habe halt am Anfang versucht, Kontakte zu knüpfen und habe es nicht geschafft in meinen ein, zwei Monaten und habe dann aufgegeben. Eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes beklagte gegenüber unserem Sender, Haiti sei zu einem Must-Have im Lebenslauf karriereorientierter Entwicklungshelfer geworden. Gut ausgebildete junge Männer und Frauen kämen auf der Suche nach Arbeit für ein paar Monate, um ihr Französisch aufzupolieren und in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Die meisten seien völlig unzureichend auf die komplexen Probleme der haitianischen Gesellschaft vorbereitet. Und dann hat man irgendwie Kontakte mit Experts hergestellt und dann ist es irgendwie einfach, weil mit denen hat man auch ein gleiches Schicksal, ist vielleicht übertrieben, man hat Geschichten, die man sich erzählen kann, ja, viel mehr Gemeinsamkeiten halt als mit Haitianern. Die Geschichten der Experts handeln oft von der Zukunft, was man sich später mal kaufen will. Hier kann man ja kaum Geld ausgeben bei den paar Geschäften. Die Gehälter haben die Preise für Wohnen und Essen in unwirkliche Höhen getrieben. $1,000 im Monat für ein Zimmer, 10 für eine Salatgurke. Und trotzdem, die meisten sparen für die Zeit nach ihrem Einsatz. So kehren die Spendengelder wieder an ihren Ursprung zurück. Ich glaube, dass man sich am wenigsten vorstellen kann, ist eben dieses Leben in gated communities, also dieses Leben hinter großen Mauern. Mauern. Überall Mauern. Ja, ich wohne in einem Wohnkomplex, der umgeben ist von einer großen Mauer. Ich steige in ein Auto am Morgen, fahre zur Arbeit und da warte ich auch im Tor, hupe, bis ich reingelassen werde und mein Büro ist auch wieder hinter hohen Mauern. Also man verbringt eigentlich sein ganzes Leben hier hinter Mauern. Mit Glasscherben und Stacheldraht drauf. Sicher ein ziemlich großes kulturelle Sache, dass die Leute irgendwie aus meiner Sicht einfach nicht nett sind. Der junge Mann windet sich, als er das sagt. Ich muss es erklären, also die sind nicht per se nicht nett, aber es wird halt, man kriegt sehr wenig ein Lächeln von Leuten oder ein Dankeschön, also ein Merci, wo ich einfach irgendwie gedacht habe, ja, was ist mit den Leuten hier los? Ja, was ist denn hier los? Man trifft halt immer wieder dieselben Leute und man feiert halt die Partys, weil man halt nicht viel hat. Hier gibt es am Wochenende die Partys, wo man hingeht. Das ist ungefähr immer von 8 bis 2. Auch Cassandra hat diese Art von Expert-Partys oft besucht. Je suis pas Die Villa ist weiß, luftig und mit einer eleganten Mischung aus Mosaiken, Säulen und haitianischem Kunsthandwerk geschmückt. Hier wohnen zwei Männer und eine Frau, alle Ende 20. Dazu Köchin, Putzfrau, Wächter. Die Tanzfläche im Garten liegt direkt neben dem geschwungenen Pool. Man hat versucht, so für eine gewisse Zeit irgendwie alles zu vergessen. Betrinkt sich halt oft. Früher war es das Lernen zu vergessen, heute ist es vielleicht die Arbeit. Und sich nicht zu viele Gedanken über das zu machen, dass es eigentlich ziemlich grotesk ist, dass wir in einer riesen Villa jetzt eine Party feiern, währenddessen immer noch 350.000 Leute in dieser Stadt in Zelten wohnen. Drinnen schneidet ein Partygast eine Limette für seinen Rum Sour und tunkt die Finger in braunen Rohrzucker. Er spricht Englisch, obwohl er genauso gut Spanisch und Französisch kann. Ich wollte einfach nur helfen. Am Anfang haben wir Sachen verteilt. Plastikplan, Seife, Kochtöpfe. It was very visible there. And then for the rest of the day maybe when you're driving away from the distribution. Wenn man abends nach Hause gefahren ist, konnte man die Leute beladen mit unseren Kisten in die Camps gehen sehen. Das hat sich sehr gut angefühlt. In Haiti hat das Aktionsbündnis Deutschland hilft, ein Zusammenschluss von 17 NGOs, mit der Verteilung von Lebensmitteln begonnen. Sicherheitskräfte überwachten die Aktion in Port-au-Prince, bei der es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen unter den Wartenden kam. I think emergency response has certainly a very exciting. Nothilfe ist aufregend, während es in der Entwicklungshilfe alles langsamer läuft. Difficult to see where one's efforts. Man sieht nicht mehr so schnell Resultate und fragt sich, was seine Arbeit eigentlich bringt. And I suppose this is part of the natural. Es gehört wohl dazu. It's part of what makes development. Aber es kann ganz schön frustrierend sein. But it does become frustrating sometimes. Um seinen Frust abzureagieren, geht der junge Mann jetzt auf die Tanzfläche. Dann ist es 2 Uhr. Security Curfew. Sperrstunde für Entwicklungshelfer. Das Leben ist kein Spaß hier. Eine Gruppe Partygäste lässt sich auf die Rücksitze eines weißen Jeeps plumpsen. Noch während der Fahrer den Motor anlässt, platzt der Himmel auf. Die nächsten 4 Tage regnet es. Die Straßen verwandeln sich in Seen. Seen voller Matsch und Scheiße. In seinem ausgebauten Container an der Straße zum Flughafen wacht Sam auf und prüft, ob der Matsch vor seinem Fenster endlich versickert ist. Um sich die Zeit zu vertreiben, hat er immer und immer wieder diesen Film über die Gangster aus der Stadt der Sonne geguckt. Er kennt ein paar Graffiti-Typen von da. Sie haben das Logo seiner Hilfsorganisation auf das Eingangstor des Geländes gesprayt. Weil sie manchmal bei ihm rumhängen, denkt er, sie respektieren ihn. Mit seinen blonden Dreadlocks. Really, we find rather than just throwing money at the problem, we find typically we get our work done with finding otherwise overlooked resources. Wir denken, es ist besser, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten, als einfach Geld auf die Probleme zu schmeißen. Das ist es nämlich, was die großen Hilfsorganisationen machen. Wir gucken uns lieber an, was schon da ist, und machen dann das, was gemacht werden muss. Zusammen mit seinem Kollegen Steven und ein paar Praktikantinnen aus Amerika, die stehen auf sowas, hat Sam eine kleine, heile Welt mitten im Chaos von Port-au-Prince geschaffen. Steven zeigt gerne den großen Mangobaum, von dem er sich sein Frühstück holt. Und den kleinen Fitnessbereich. Ein Haitianer hat aus betongefüllten Plastikflaschen eine Gewichtbank gebaut. Vor einem futuristischen Gebäude bleibt Steven stehen. It's built as much as possible out of recycled materials and uses very alternative architectural design. Das ist fast komplett aus recyceltem Material gebaut und hat eine ausgefallene Architektur. And with a dome on top. Das Haupthaus ist rund mit einer Kuppel oben drauf. And the entire dome is designed for rain. Fängt den Regen auf, der geht dann direkt in eine Zisterne für die Dusche. That cistern powers a bucket style shower. Und mit dem Abwasser spülen wir dann die Toilette. Die meisten Leute aus dem Westen finden es absolut fantastisch. And most of our Western visitors think that it's absolutely fantastic. Die Haitianer sind anscheinend eher daran gewöhnt, in eckigen Häusern zu wohnen. But Haitians are apparently used to square buildings. Richtige Häuser aus Stein finden sie schön. Häuser aus Müll gibt es ja schon. Hier wird der Müll aus ganz Port-au-Prince abgeladen. Über die Hügelkette aus Müll. Am Rande der Stadt der Sonne. Kraxeln vier nackte Kinder mit prall aufgeblähten Bäuchen. Als Louis Villeners Auto an ihnen vorbeirollt, blicken sie aus leeren Augen kurz auf. Ein Sprecher des katholischen Hilfswerks Adveniat hat sich besorgt über die Situation der Kinder in Haiti geäußert. Auf der Karibikinsel leisteten bis zu einer 500.000 Kinder in fremden Familien Zwangsarbeit. Das verheerende Erdbeben im Januar 2010 hat tausende Waisen zurückgelassen. 40% der Kinder hätten keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen oder sauberem Trinkwasser. Präsident, lakaouma pale. Kommt er mit uns? Ja, ohne ihn können wir hier nicht aussteigen. Sans lui, on ne peut pas monter là-bas. Pourquoi? Warum? C'est lui le responsable. Elles ne veulent pas qu'un étranger arrive sur le site. Weil hier keiner ohne seine Genehmigung Fotos machen darf. Er ist der Verantwortliche. Bonjour. C'est Jenny. Louis Villeneuve und der Mann, den er Präsident nennt, gehen voraus. Wir laufen zwischen Haufen von Mülldosen, Plastikflaschen, brennenden Mülldosen, die fast gerade explodieren, nackten Kindern, gerissenen Zeltplanen. Das sind Papier. Okay. Ici, la maison. Okay. Okay. In diesen Hütten wohnen etwa 300 bis 400 Familien. Hier sieht man, wie die Menschen wirklich leben. Dieser ganze Dreck hier ist von Hurricane Sandy. Ein graues Rohr, eine Hand breit, ragt aus dem festgestampften Müllboden. Die Kinder mit den leeren Augen haben auf ihrer Wanderung eine alte Plastikflasche gefunden und ein Loch hineingeschnitten. An einen Stock gebunden, lassen sie die Flasche in das Rohr und schöpfen Wasser. Das hier ist das Wasserloch. Mitten auf dem Müllberg. Hier holen die Leute ihr Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen her. Alle Menschen sind von dem Wasser hier krank. Die Frauen und die kleinen Mädchen haben alle Vaginalinfektionen. Und auch die Männer haben Entzündungen. Und es gibt die Cholera. Daran sind besonders viele erkrankt. Gibt es hier denn irgendwo Toiletten? Nein, das ist das Problem. Die Leute machen einfach irgendwo hin. Irgendwohin? Und das kommt dann ins Wasser. Warum baut hier keiner einen Brunnen? Gibt es Hilfsorganisationen, die schon hier waren? Es waren welche da. Sie wissen über die Situation Bescheid. Ich habe ein kleines Video gedreht und es an alle verschickt, auch den Staat. Aber es ist nichts passiert. Sie sagen, sie haben kein Geld für sowas. Aber ich frage mich, ob sie kein Geld haben oder keinen Willen. Und dann dreht Louis Villeneuve seinen Kopf. Und zwei dunkle Augen durchbohren dich. Er hat auf diesen Moment gewartet, den ganzen Weg lang. Er hat dir das Elend gezeigt und vom Versagen der anderen erzählt. Und jetzt wollen seine Augen wissen, was du dagegen tun wirst. Ja, ja, keine Versprechen, ich weiß. Ich arbeite für das Radio. In diesem Moment wünschst du dir ein Mikro, groß genug, um dich dahinter zu verkriechen. Ich will mal was sagen. Okay, mais pas elle. Raison. Il y a beaucoup de blancs. Es gibt viele Weiße, die hierher kommen, jeden Tag. Sie kommen, machen ein paar Fotos, stellen ein paar Fragen, drehen ein kleines Video. Und dann? Nichts. Die Leute, die im Müll leben, haben keine Lust mehr, mit euch zu reden. Es gab schon zu viele Interviews. In Haiti geht der Wiederaufbau Proteste gegen Korruption voran. Und Machtmissbrauch der Regierung. Aus der Bevölkerung eine Untersuchungskommission. Mandat der internationalen Stabilisierungsmission MINUSTA. Wegen Land der gefährlichen Lage am Rande der Hauptstadt. Schüler sollen in Zelten unterrichtet werden. Du sitzt auf einem Brett, das auf die Ladefläche eines alten Pickups geschraubt ist, und fährst zurück in deine Unterkunft. Es stinkt. Neben und vor dir sitzen noch 14 andere Menschen. Es ist heiß. Eure Rücken drücken gegen den bunt bemalten Eisenkäfig. Verschwitzte Arme glitschen bei jedem Schlagloch aneinander. Schweißtropfen rinnen an deinem Körper entlang. Die Hitze, der Lärm, der Dunst der Straße lullen dich ein. Du wunderst dich, wie unbeteiligt die 14 Gesichter sind. Hier auf 2 Quadratmetern zusammengepfercht. Die gucken alle so, als ob nichts wäre. Dann bist auch du zu schwach, um deinem Gesicht noch eine Gefühlsregung abzuringen. Erschöpft lehnst du deinen Kopf an das Gitter und schaust nach draußen. Ja, es ist zu laut. Ein Mensch kackt auf die Straße. Die Kacke trocknet in der Hitze, zerfällt in kleine Staubkörnchen und wird vom Wind durch die Straßen getrieben. Sie vermischt sich mit den Abgasen von gestrecktem Diesel und Rauch aus brennenden Abfallhaufen. Sie schwimmt in den Schweißtropfen auf deiner Stirn und zeichnet schwarze Ränder unter die Fingernägel. Und dann kommst du in deine Unterkunft. Und die Stromversorgung ist schon wieder zusammengebrochen. Und jemand hat diesen verdammten Generator angestellt. Du schließt alle Fenster, ziehst die Gardinen zu, stellst dich unter die Dusche, unter sauberes Wasser, stopfst dir Oropax in die Ohren. Du wickelst einen Schal um dein Gesicht und setzt die großen Kopfhörer auf. Dann verkriechst du dich unter deinem Bettlaken unter dem Moskitonetz. Ruhe, das ist alles, was du willst. Aber das schlechte Gewissen pocht in dir, weil du gerade ernsthaft versucht hast, eine Viertelstunde lang den ganzen Dreck abzuwaschen. Cassandra ist da. Sie will ihre beste Freundin Bea vorstellen. Du hattest versprochen zu kochen. In Haiti gab es schon immer Hilfsorganisationen. Ich kann mich an gar keine andere Zeit erinnern. Aber ich sehe eine Lösung eher in einer Besatzung. Die Besatzung durch ein anderes Land. Amerika oder Europa, das ist egal. Ich kann nur sagen, wir können uns nicht selbst organisieren. Wenn wir damals französische Kolonie geblieben wären, ging es uns heute wie den Leuten in Guadeloupe oder Martinique. Überleg mal, 206 Jahre. Wir sind die erste unabhängige schwarze Nation. Und wir sind eins der ärmsten Länder der Welt. Nichts hat sich für uns verändert. Wenn wir unsere Freiheit nicht erkämpft hätten, wären wir heute auch ein Teil von Frankreich und könnten so sein wie ihr. Die meisten Haitianer sehen das nicht so. Aber es gibt immer ein paar junge Frauen, die von nichts anderem träumen, als über einen der Helfer hier rauszukommen. Cassandra, die die Männer einwickelt, träumt auch davon. Deshalb verkauft sie ihren Körper an einen von euch, wie sie es sagt. Aber ohne Kondom. Natürlich, klar, ich weiß, dass ich schwanger werden kann, aber ja, das wird sie schon nicht. Die UNO hat mehr als 100 sri-lankische Blauhelmsoldaten aus Haiti abgezogen. Sie sollen gegen Bezahlung sexuelle Kontakte auch mit Minderjährigen gehabt haben. Es ist ein entwürdigendes Tauschgeschäft. Sex gegen Status. Man sieht so gut wie nie einen Helfer, der mit einer Haitianerin vom selben sozialen Status ausgeht. Als Cassandra aufgehört hatte, Geld zu nehmen, ging sie mit in die Restaurants, wo es Froschschenkel gibt und wo Zettel mit Namen an den Rumflaschen stehen. Sie lernte Billard spielen. Billard. Und dann kam der Alltag. Alltag in Haiti. Ja, es gab da ein paar kleine Probleme. Es lief nicht so richtig. Ich habe ihren Computer gekauft, aber sie spielt immer nur solitär. Und wenn sie nicht bei mir ist, dann schläft sie mit anderen Männern. Das glaube ich. Ich habe auf meine Regel gewartet, aber am Ende des Monats ist nichts passiert. Scheiße. Ich habe ihm gesagt, ich werde das Baby behalten. Er hat gesagt, ist das wirklich das, was du willst? Da habe ich gesagt, es war nicht geplant, aber wenn es jetzt so ist, dann will ich es auch. Dann ist er gegangen und hat mir gesagt, dass ich noch einmal gut darüber nachdenken soll. Scheiße. Das Ziel des Ganzen, ich weiß es nicht. Ich bin ein alter Marxist und ich beurteile die Menschen nicht nach ihrem Gerede, sondern nach ihren Taten. Die Leute von den Hilfsorganisationen kümmern sich zuallererst um sich selbst. Ein Geschäft mit der Hilfe. Das ist doch offensichtlich. Die Menschen aus dem Westen versuchen bei uns ihr Glück zu finden. Aber das sind Leute, die sich nicht trauen, die Realität in ihrem eigenen Land zu verändern. Also kommen sie hierher und beruhigen ihr soziales Gewissen, indem sie so tun, als ob sie Haiti helfen würden. Wir fahren hier gerade zu einem Literaturkurs an einer Schule, an der es nicht genug Anmeldungen gibt. Warum? Weil die Gehälter, die junge Haitianer bei Hilfsorganisationen verdienen, 5 bis 6 Mal höher sind als die, die sie beim Staat verdienen. Also meldet sich keiner mehr zur weiterführenden Schule an. Und dann kommen die Hilfsorganisationen mit ihren Kursen zur Weiterbildung. So sieht die Wirklichkeit aus. Das Kinderhilfswerk UNICEF startete in Haiti eine Bildungskampagne für über 700.000 Kinder. Rund 500.000 Schüler sollen in Zelten unterrichtet werden. Mehr als 220.000 Kleinkinder provisorische Spiel- und Lernmöglichkeiten erhalten, teilte UNICEF in Köln mit. Ist diese Schule hier ohne Hilfsgelder gebaut worden? Ja, komplett. Da ist der Schulleiter. Hör mal, diese Journalistin hat die Dreistigkeit zu fragen, ob deine Schule mit Hilfsgeldern gebaut wurde. Die Kinder mögen Lionel Trouillot. Auch wenn sein Telefon ständig klingelt und er eine Mentholzigarette nach der anderen raucht. Vielleicht gerade deswegen. Die meisten hier haben schwarze Haut. Nur bei ein paar wenigen schauen hellere, karamellfarbene Arme und Beine aus den blassblauen Uniformen hervor. Ich finde Mestizen besonders schön. Ich habe immer zu meinen Freundinnen gesagt, ich möchte meine Rasse verbessern. Aber mein Kind soll nicht in Haiti geboren werden. Ich bin zur Botschaft gegangen, um ein Visum zu beantragen. Seine Mutter hatte mir eine Einladung geschickt. Aber sie haben mir das Visum trotzdem nicht gegeben. Also hat er zu mir gesagt, wir werden alles versuchen. Und sonst heiraten wir eben. Ich war sehr glücklich. An diesem Tag habe ich vor Glück geweint. Aber das Visum ist nicht gekommen. Und dann kam das Baby. Ein Junge. Er heißt Leo. Er ist ein guter Papa. Das hätte ich nicht gedacht. Aber als nach ein paar Wochen noch immer kein Visum da war, hat er seinen Sohn genommen und sich mit ihm in ein Flugzeug gesetzt. Das war vor 8 Monaten. Der kleine Leo wächst im Dorf seiner Großeltern in Frankreich auf. Cassandra wohnt bei ihrer Tante in Port-au-Prince und wartet immer noch darauf, dass die Botschaft anruft. Und dann sagt sie noch was. Ich hoffe, dass ich meine Tochter mitnehmen kann. Cassandra hat eine 9-jährige Tochter. Bei ihrer Geburt war sie selbst noch ein Kind. Es kann aber auch sein, dass sie nicht mit kann. Und was machst du dann? Dann lasse ich sie hier, bei jemandem, der aufpasst. Hast du jemanden, der sich um deine Tochter kümmern kann? Ja, eine Freundin oder jemand aus der Familie. Und was versprichst du dir von Europa? Ich stelle mir vor, dass ich da sicher bin, dass ich in Frieden leben kann und dass sich die Menschen respektieren. Ihr habt dieses Ding, wie heißt das nochmal? Das Recht? Das Recht, wenn einer was gemacht hat und dann... Meinst du die Menschenrechte? Ja, Menschenrechte. Haiti Chérie, das Geschäft mit der Hilfe. Sie hörten ein Feature von Jenny Marrenbach. Ende März 2013 bekam Cassandra doch noch ein Visum für Frankreich. Ihre 9-jährige Tochter musste sie in Haiti zurücklassen. Es sprachen Andreas Mannkopf, Chris Pichler, Gundbert Warns, Ilka Teichmüller, Bernhard Schütz, Ingo Hülsmann und die Autorin. Ton und Technik Bernd Bechtold und Susanne Bronder. Regie Giuseppe Maio. Dramaturgie Jens Jarisch. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk 2013.